Erster für den Chorleiter. Von den Korachiten. Ein Lied. Zweiter Gott, wir haben gehört. Unsere Väter haben uns erzählt. Du hast große Dinge getan in früheren Zeiten. Dritter, du hast andere Völker vertrieben. Dann hast du unser Volk dort angesiedelt. Du hast andere Länder schlecht behandelt. Aber unser Volk hast du groß gemacht. Vierter, sie haben das Land nicht mit ihrem Schwert erobert. Ihr eigener Arm gab ihnen keinen Sieg. Deine starke Hand gab ihnen den Sieg. Du hast sie gemocht. Fünfter Gott, du bist unser König. Sende Hilfe für Jakob. Sechster, mit deiner Hilfe besiegen wir unsere Feinde. Durch deinen Namen treten wir unsere Gegner nieder. Siebter, ich vertraue nicht auf meinen Bogen. Mein Schwert gibt mir keinen Sieg. Achter, du gibst uns den Sieg über unsere Feinde. Du machst die Leute, die uns hassen, klein. Neunter, wir haben immer über Gott gesprochen. Wir loben deinen Namen für immer. Selah. Zehnter, aber du hast uns verlassen. Du hast uns Schande gebracht. Du gehst nicht mehr mit unseren Soldaten in den Kampf. Elfter, du lässt uns vor den Feinden fliehen. Die Leute, die uns hassen, nehmen unsere Dinge weg. Zwölfter, du hast uns wie Schafe zum Töten gegeben. Du hast uns unter andere Völker zerstreut. Dreizehnter, du hast dein Volk für sehr wenig Geld verkauft. Du hast nichts dafür bekommen. Vierzehnter, du machst uns zur Schande für unsere Nachbarn. Sie lachen und spotten über uns. Fünfzehnter, du machst uns zu einem schlechten Beispiel für andere Völker. Die Leute schütteln den Kopf über uns. Sechzehnter, ich sehe meine Schande immer vor mir. Die Schande bedeckt mich ganz. Siebzehnter, ich muss die Leute hören, die uns schlecht machen. Ich muss die Feinde sehen, die Rache wollen. Achtzehnter, all das ist uns passiert. Aber wir haben dich nicht vergessen. Wir haben deine Vereinbarung nicht gebrochen. Neunzehnter, unser Herz ist nicht von dir weggegangen. Wir sind nicht von deinem Weg abgekommen. Zwanzigster, aber du hast uns an gefährlichen Orten zerstört. Du hast uns mit Dunkelheit bedeckt. 21. Was, wenn wir unseren Gott vergessen haben? Was, wenn wir zu einem fremden Gott gebetet haben? 22. Würde Gott das nicht wissen? Er kennt doch alle Gedanken im Herzen. 23. Nein, wir werden immer wegen dir getötet. Man sieht uns wie Schafe, die man schlachten will. 24. Wach auf. Warum schläfst du, Herr? Wach auf. Verlass uns nicht für immer. 25. Warum versteckst du dein Gesicht? Warum vergisst du unser Leid und unsere Probleme? 26. Wir sind sehr traurig und schwach. Unser Körper liegt am Boden. 27. Steh auf und hilf uns. Rette uns, weil du gut bist.